Ein Lied zum Weine von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Lied zum Weine. Es schlägt ein fremder Fink im Land. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Die Luft, sie riecht wie angebrannt. Der Tilly, der zieht um. Es klingt so fein, radibim bum bam, in majorem, dei gloriam, die Pfeife und die Trumm. Die Rose blüht, der Dorn, der sticht, das steht in jedem Krug. Wer gleich bezahlt, vergisst es nicht, des Zögerns ist genug. Die Lutherschen, die müssen dran, mit Haus und Hof, mit Maus und Mann, denselben gilt der Zug. Der Wind, der weht, der Hahn, der kräht, die rote Flamme loht, der Tod uns treu zur Seite steht und auch die schwere Not. Ein falsches Wort geht um im Land, so mancher, welcher zu ihm stand, den fraß der bittere Tod. Der Tilly ist vom Leibe klein, sein Schwert ist meilenlang, und wenn es blitzt, dann schlägt es ein, dann setzt es Brand und Stank. Hinunter muß die Lügenbrut, was einer gegen diese tut, der Herrgott weiß ihm Dank. Das Liedlein ist zu End gebracht, und der's gesungen hat der Beute viel gemacht und trank an Wein sich satt. Er nennt sich Tönnes Thielemann und steckte 30 Dörfer an, des wurde er nicht matt. Ende von Ein Lied zum Weine.